Das Unikino zeigt diese Woche Lady Bird. Ein Mädchen, eine Stadt, ihre eigene Welt. Die 17-jährige Christine, die sich selbst Lady Bird nennt, wohnt in Sacramento und hat, genau wie ihre Altersgenossen, mit dem Erwachsenwerden so ihre Probleme. Sie geht auf eine katholische Highschool und ist auf der Suche nach einem geeigneten Studienplatz, denn sie möchte sich gern von ihren Strukturen lösen und ihr eigenes Ding machen. Nebenbei muss sich Lady Bird weiteren Herausforderungen, wie zum Beispiel der ersten Liebe und der familiären Geldnot, stellen. Während sie sich gegen ihre Mutter auflehnt, ist ihr Vater eine Stütze und trotz eigener Probleme ein Fels in der Brandung. Wird Lady Bird flügge werden und es schaffen, sich zu behaupten und ihren eigenen Weg zu gehen? Die Story. Der Golden Globe-Gewinner von 2018 ist ein Film, welcher den Zuschauer von Minute an in seinen Bann zieht. Mit seinen mitunter recht bizarren Szenen, bei denen sich das Publikum ein wenig zu sehr in die Intimität der Protagonisten involviert sieht, wirft er viele Fragen auf. Der Stoff des Films ist sicherlich kein neuer, doch die Regisseurin schafft es mit ihrem sehr eigenen Augenmerk, andere Aspekte der Adoleszenz zu beleuchten. Sie bringt das Publikum dazu, sich nicht klar positionieren zu können und schafft somit bis zum Ende des Films einen großen Spannungsbogen. Ebenso werden gerade schwierige Themen wie Homosexualität, Depressionen, Glaube und Terrorismus angesprochen. Nie ist jedoch der erhobene Zeigefinger zu sehen, sondern eher der Versuch der Vereinbarkeit mit dem Leben und ihren dazugehörigen Problemen. Auch ist ein großer Kniff dieses Films die rückwirkende Erzählweise, bei der viele Sachverhalte, die unklar sind, erst im späteren Verlauf des Films zu verstehen sind. Dadurch wirkt der Film leider streckenweise auch etwas wirr und es besteht die Gefahr, nicht mehr folgen zu können. Die Technik. Drehbuchautorin und Regisseurin ist Greta Gerwig, die mit diesem Drama ihr eigenständiges Debüt feiert. Sie selbst betont, dass dies kein autobiografisches Werk sei, doch viele Parallelen zu ihrem Leben aufweist. Auch beschreibt sie Sacramento aus ihren eigenen Erlebnissen. Allerdings wollte sie ihre Protagonistin so sein lassen, wie sie sich selbst nie getraut hätte zu sein. Die filmische Umsetzung des Films ist gut gemacht. Es ist quasi eine Liebeserklärung an Sacramento mit tollen Aufnahmen der Stadt und ihrer Umgebung. Man spürt die Liebe der Autorin und der Zuschauer wird mit auf die Reise in eine kleine, aber herzliche Stadt genommen. Ebenso spiegeln die Bilder die emotionalen Welten der Protagonistin wider. Lady Bird wird gespielt von Saoirse Ronan, die zusammen mit ihrer Filmmutter Laurie Metcalf es perfekt schafft, einen Mutter-Tochter-Konflikt darzustellen, der vor Liebe und Rebellion strotzt. Wertung. Von uns bekommt der Film 7,5 von 10 Punkten. Zudem sei nebenbei bemerkt, dass sich der Film allein durch die Darstellung von Laurie Metcalf, die auch als Sheldon Coopers Mutter bekannt ist, lohnt, denn als katholische Mutter kennt sie vermutlich bereits jeder. Lady Bird, am 13.12. in eurem Audimax.